Südfunk 1. Heidelberg. Science Fiction als Radiospiel. Heute, meine Damen und Herren, begegnen Sie zum ersten Mal dem Detektiv Quirinus Kuhlmann. Er ist weder einer von den smarten noch einer von den besonders harten Typen seines Berufszweiges. Seine Detektei floriert nicht besonders und trotzdem wird Kuhlmann, gespielt von Ernst Jacobi, immer wieder in Abenteuer der Zukunft verstrickt. So auch in dem heutigen Fall, die letzten von Glumdal Klitsch. Einen Moment Ruhe. Bitte schön, treten Sie ein. Was kann ich für Sie tun? Schauen Sie mal auf die Straße runter, schnell. Ob da eine orangenfarbene Elektrowagen steht. Wenn Sie meinen, Mr. Mein Name tut nichts zur Sache. Steht da ein Wagen? Da stehen 2 Dutzend orangefarbene Elektrowagen. Mr. Beringer, aber der Name tut nichts zur Sache. Manchmal habe ich den Eindruck, Sie fabrizieren nur noch orangefarbene Wagen. 2 Männer sitzen darin. Davon gibt es allein 6, Mr. Beringer. Verstehen Sie, ich werde verfolgt. Oh, das ist unangenehm. Ich nehme an, Sie sind Quirinus Kuhlmann selbst. Tut mir leid, ich bin James T.R., sein Service-Roboter. Oh, ich hatte nicht gesehen, dass Sie ein Robby, Verzeihung, dass Sie ein Roboter sind, diese verdammten Schutzbrillen. Aber Sie schonen die Augen, Mr. Beringer. Ich habe noch nie die Hilfe eines Privatdetektivs in Anspruch genommen, James, verstehen Sie? James T.R., bitte. Ja, James T.R., aber ich kann die Angelegenheit nur Mr. Kuhlmann selbst erzählen. Ich bin absolut vertrauenswürdig. Nur das Bioprofil von Mr. Kuhlmann kann meine Informationen abrufen. Ja, die Zeit drängt da. Haben Sie was zu trinken, James? Selbstverständlich, Mr. Beringer. Redo oder Valant? Ich weiß nicht einmal, ob Quirinus Kuhlmann der Richtige für mein Problem ist. Redo, bitte. Sie werden also verfolgt. Ja, von diesem orangefarbenen Elektrofahrzeug. Und haben Sie eine Ahnung, warum man Sie verfolgen könnte? Blinzeln Sie doch bitte nicht immer so, James. Das macht einen ja ganz verrückt. James T.R., bitte. Die Linsen stellen sich immer wieder neu auf die Lichtverhältnisse ein. Das macht einen ganz verrückt. Steht dieser Wagen noch unten? Da steigen sogar gerade 2 Männer aus einem raus. Da sind sie! Und haben Sie eine Ahnung, warum die hinter Ihnen her sind, Mr. Beringer? Es geht um mein Wissen. Ich bin der Einzige, der noch Bescheid weiß. Aha, ja. Wenn Sie mir vielleicht Ihre Daten hinterlassen, Mr. Kuhlmann kann dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Wenn es nicht zu spät ist. So. Ja, schieben Sie Ihre Karte in den Schlitz. Was? Ja, bitte. Danke. Stecken Sie sie wieder gut ein. Und vergessen Sie Ihre Schutzbrille nicht. Draußen ist die Luft heute wieder besonders ätzend. James, in der Geschichte sind Milliarden drinnen. Und verstehen Sie? Ich brauche Geld. Ich will weiterleben. Sie wissen, wie teuer das ist, wenn man über 80 ist. Wenn die Altersversorgung erlischt. Ja. Die Jahre über dem statistischen Durchschnittsalter werden teuer. Darum muss ich mein Geheimnis verkaufen, James. James T.R. Hör auf, Robby! Dem verdammten James T.R.! Es geht um mein Leben. Da kommt er. Ich nehme an, Quirinus Kuhlmann. Nein, das sind Sie. Sie wollen mir das Rätsel von Glumdal Klitsch entreißen. Oh, bitte schön, treten Sie ein. Was kann ich für Sie tun? Da ist er. Entschuldigen Sie, wir müssen ihn mitnehmen. Helfen Sie mir, James. Ein gemeingefährlicher Uralter nach Paragraph N30. Aber ich bitte Sie, Sie können hier doch nicht... Los, Schnappi! Okay, bin schon dabei. Helfen Sie mir doch. Hau ihm auf seine Blechfinger. Aber gerne doch. Aber provozieren Sie mich nicht, ja? Ah, das Aas ist nicht zu erwischen. Komm, Beringer. Die sind nicht vom Gyrozentrum. Jetzt ganz friedlich und kein Aufsehen. Entschuldigen Sie, Störung. So was. Na ja. Musik. James. Schläfst du? Oh, schön, dass Sie da sind, Sir. Ich habe Musik gehört, das beruhigt irgendwie die Platinen. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Redo oder Valant? Redo also, Mr. Kuhlmann. War was in meiner Abwesenheit? Ein Mr. Saphir möchte, dass Sie einer Erbschaftsgeschichte nachgehen. Sie können die Einzelheiten abrufen. Erbschaften. Den Fall Koslowski können wir beenden. Mrs. Koslowski hat angerufen und mitgeteilt, dass sie sich mit ihrem dritten und mit ihrem vierten Mann wieder versöhnt hat. Da reicht also die Rente über den statistischen Durchschnitt hinaus. So scheint es, Mr. Kuhlmann. Dann hat sie ja Glück gehabt und wird noch ein paar Jahre weiterleben können. So scheint es. Gieß noch mal nach, James. James T.R., bitte. Wie weit bist du eigentlich noch vom statistischen Durchschnittsalter entfernt? Wegen der Verschrottung? Darüber sollten Sie nicht scherzen, Sir. Dann war noch ein Mr. Behringer hier, fühlt sich irgendwie verfolgt und wurde dann von den Burschen aus dem Gero-Zentrum wieder abgeschleppt. Und sonst? Nichts, Mr. Kuhlmann. Warum habe ich nur solch einen Beruf ergreifen müssen? Er hat behauptet, er sei im Besitz von irgendwelchen Geheimnissen. Der Letzte, der das Rätsel noch lösen kann. Welches Rätsel? Das Rätsel von... Dann sagte er ein Wort, das ich nicht in meinem Speicher habe. Ein fremdartig klingendes Wort. Dann zeig doch mal die Passage auf deinem Memo-Schirm. Ja, die Jahre über dem statistischen Durchschnittsalter werden teuer. Darum muss ich mein Geheimnis verkaufen, James. James T.R. Das könntest du dir auch mal abgewöhnen, dieses ewige T.R. Es ist das Einzige, was mich von den anderen der James-Serie unterscheidet. Hör auf, Robbie! Dem verdammten James T.R. Es geht um mein Leben. Ich nehme an, Quirinus Kuhlmann. Nein, das sind Sie. Sie wollen mir das Rätsel von Grumbert Nietzsche reißen. Nochmal? Nein, das sind Sie. Sie wollen mir das Rätsel von Grumbert Nietzsche reißen. Ach, ist unverständlich. Total unverständlich. Es tut mir leid, Sir. Der Mann wirkt nicht wie einer, der durchgedreht ist. Und das sollen Leute vom Gero-Zentrum sein? Ich habe nur nach den Anweisungen gehandelt, Mr. Kuhlmann. Ich habe Sie schon mehrmals gebeten, Sie möchten mir eine effektive Bewaffnung besorgen. Einen Strahler oder eine Schlafpistole. Ich hab was gegen Waffen, James. Wenigstens erhöhte Muskelenergie. Ich konnte diese Menschen nicht einmal beiseite schieben. Der Geschichte gehe ich, glaube ich, mal nach. Hast du seine Karte kopiert? Selbstverständlich, Sir. Kopiert. Ja, Mr. Kuhlmann, sein Zustand hat sich von einem auf den anderen Tag völlig verändert. Er war ein hellwacher, uralter Mann. Und jetzt? Da drüben sitzt er. Ja, das ist er. Ich habe ihn nur auf dem Nemo-Schirm gesehen. Spielt den ganzen Tag mit einer alten Blechmaus. Morgen, Mr. Behringer. Morgen. Sie will nicht fressen. Tuck. Ja, friss doch, meine Kleine. Morgen, Mr. Behringer. Morgen. Ich bin Quirinus Kuhlmann. Interessant. Haben Sie Futter mitgebracht? Oh, das habe ich leider vergessen. Ah, Mr. Behringer, Sie waren doch neulich bei mir in der Agentur. Erinnern Sie sich? Ja, natürlich erinnere ich mich. Ich erinnere mich an alles. Sie haben mit James gesprochen? James? Welcher James? Ich lasse Sie allein mit ihm. Er wird Ihnen nichts erzählen können. Ja. 23.16 Uhr. Die gemeldete Gefahr auf der Bundesstraße 10 zwischen Esslingen und Reichenbach besteht nach Mitteilung der Polizei nicht mehr. Sie hat 3 Tage nichts gefressen. Mr. Beringer, Sie waren doch Weltraumpilot? Ich? Nein, nie im Leben. Na, Sie sind doch einer der Veteranen, der Veteranen. Ich habe alles über Sie im Space Yearbook nachgelesen. Oh? Bert Beringer rettet das Pluto-Experiment. Ein ganzer Artikel, ganzer Artikel. Herr Beringer? Wer ist das? Das sind Sie. Na, wiedersehen, Mr. Beringer. Halt. Wenn Sie mal wiederkommen, vergessen Sie das Futter für Glumdalklitsch nicht. Glumdalklitsch? Ja, für Glumdalklitsch, meine Maus. Es ist so schwer, Futter für sie zu finden. Komm, Mäuschen, los, lauf, wie du, zeig, wie du laufen kannst. Lauf. Glumdalklitsch. Bye-bye, Mr. Beringer. Ja, Glumdalklitsch heißt sie. Ich weiß auch nicht, warum bei... Hallo, denken Sie an das Futter für Glumdalklitsch. Komm. Schnuck. Friss doch, mein Mäuschen, friss doch. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie in unserem historischen Raumfahrtmuseum. An keinem Ort der bewohnten Welt gibt es so viele Dokumente aus der großen Zeit der Weltraumfahrt. Sie wissen, dass unsere Vorfahren auf dem Mond gelandet sind, dass sie die Planeten besucht haben und dass wir auf dem besten Wege waren, noch tiefer in den Weltraum vorzudringen. Meine Damen und Herren, die Weltraumfahrt ist einmal Realität gewesen. Sie werden am Schluss der Führung eines der wenigen noch existierenden Weltraumschiffe betreten dürfen. Schließen Sie sich jetzt bitte den für Ihren IQ-Bereich zuständigen Robotführern an, die Ihnen alles erklären werden. Darf ich Sie wohl einen Augenblick... Ihr IQ-Bereich ist jeweils an der Stirnseite der Robotführer angegeben. Ja, das hatte ich bereits begriffen. Es geht um etwas ganz anderes. Ist Ihnen der Name Beringer... ein Begriff? Beringer? Ja, ein Begriff? Ja, Beringer. Kommen Sie in meine Arbeitsnische. Beringer. War das nicht einer von den letzten Raumpiloten? Ja, genau. Hier, bitte. Alles ein bisschen eng. Lächerlich ist das, aber für den Weltraum ist eben kein Geld da. Ich bin Quirinus Kuhlmann. Ich habe so eine Agentur für Nachforschung und da ist neulich dieser Beringer zu mir gekommen. Dass der noch lebt? Offenbar hat er genug Geld gehabt, um sich eine Lizenz als Uralter zu kaufen, aber jetzt fühlt er sich verfolgt. Da ist er nicht der einzige Uralte. Und was kann ich für Sie tun? Ich habe den Eindruck, er wird wirklich gejagt. Sie haben ihn bei mir entführt und müssen ihn irgendwie behandelt haben. Jetzt ist er senil. Im Endstadium vielleicht sogar irreversibel, Mrs. Tag. Bitte? Tina Tag. Aber ich verstehe immer noch nicht. Da wird ein Raketensturz simuliert. Das macht immer Eindruck. Beringer sagt, er sei der Einzige, der das Rätsel von Glumdalklitsch kennt. Das Rätsel von Glumdalklitsch? Ja. Ich habe gedacht, Sie als Kosmologin könnten mir da weiterhelfen. Glumdalklitsch? Das ist einer der drei Monde, die den Mars umkreisen. Ein winziges Ding. Wurde erst lange nach den beiden anderen entdeckt. Phobos und Deimos, wenn Sie das interessiert. Winziges Aber, Ding? Hm. Ja. Aber ein Rätsel von Glumdalklitsch und Beringer... Tut mir leid. Aber rufen Sie in ein paar Tagen an, vielleicht finde ich etwas. Ich freue mich, wenn sich noch jemand für den Weltraum interessiert. Bitte treten Sie ein. Was kann ich für Sie tun? Mach kein Theater, ab da in die Ecke. Was Sie vorhaben, ist völlig ungesetzlich. Halt den Lautsprecher, Robby! Sollen wir ihn stumm machen, Gorgoff? Nee, Robbys kann man umdrehen. Vielleicht ist er uns noch nützlich. Darüber sag ich. Fang mit dem Schreibtisch an, White. Das ist völlig ungesetzlich, Mr. Gorgoff. Jetzt kennt er als Arsch schon meinen Namen. Na los, erzähl mal, was der alte Behringer hier bei Kuhlmann gewollt hat. Das brauchst du gar nicht versuchen, White. Der ist vorerst noch auf Berufsgeheimnis programmiert. Der hört nur auf his master's voice. Such lieber weiter. Ordentlicher Mann, dieser Schnüffler. Guck mal, ein alphabetisches Verzeichnis seiner Fälle. Aber ein Behringer ist nicht dabei. Grins nicht so unverschämt, Robby. Schlag ihm doch eins aufs Blech. Hey, Robby, gib mal deine Memo-Scheiben raus. Diese Scheiben werden täglich ausgewechselt, Mr. Gorgoff. Hör damit. Du hast dich heute Morgen mit Kuhlmann unterhalten. Das habe ich in der Tat. Du sollst uns sagen, was Behringer hier gewollt hat. Wenn ich mich recht entsinne, Mr. White. Aha. Wenn ich mich recht entsinne, Mr. White, ging es um eine ältere, eine extra alte Dame. Mr. Behringer hat sich für ihr Vorleben interessiert. Und wie hieß diese Frau? Namen speichere ich nur im Kurzzeitgedächtnis, Mr. White. Oh, hör auf, White, mit dem Robby Konversation zu machen. Da kommt doch nichts mehr raus. Wenn ich Ihnen etwas zu trinken anbieten darf? Bleib stehen und stör uns nicht bei der Arbeit! Wir wollen doch Quirinus Kuhlmann das Zusammentreffen mit uns ersparen. Aber irgendwann wird's doch soweit sein, wenn er seine Finger nicht aus der Sache lässt, verstanden? Sehr wohl, Sir. Vorsicht, Mr. Kuhlmann! Hey, was ist denn hier los? Ist denn hier los? Nehmen Sie mal die Hände hoch, Kuhlmann, und stellen sich da an die Wand. Wenn Sie mir sagen wollten, was Sie suchen möglicherweise, kann ich Ihnen behilflich sein. Ihre Unterlagen über Behringer. Behilflich sein? Rücken Sie das Zeug freiwillig raus, das ist das Einfachste. Mr. Gorgoff. Erstens gibt es keine Unterlagen über Behringer und zweitens, wenn es welche gäbe, dann würde ich sie Ihnen nicht aushändigen. Wir wissen genau, dass Behringer Ihnen seine Story verkauft hat. Ich glaube, das wollte er tun, Mr. Gorgoff, aber Sie und Ihr Gorilla sind zu früh gekommen. Aber ich denke, er hat wenigstens Ihnen etwas erzählt vom Mars und so. Mars? Und so. Sie hätten mit den Drogen, die Sie dem alten Mann verabreicht haben, ein bisschen sparsamer sein sollen. Der wird vielleicht nie wieder klar. Hopp weit, wir gehen. Nimm mal vorsichtshalber die Memo-Platten mit. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Bleib stehen, James. Das kann ich nicht zulassen. Und das zur Warnung. Los, weg. Das werden Sie bereuen, Gorgoff. Das werden Sie bereuen. Mr. Kuhlmann. Hey, Mr. Kuhlmann. Gorgoff. Das hat er nun davon, dass er mir keine Schlafpistole anvertraut. Naja. Hi, Mr. Kuhlmann. Was für ein Zufall, Sie hier zu sehen. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Oh, Tina Tuck. Was für ein Zufall. Ich war beim Psychiater, da habe ich gedacht, schaust du hier mal rein, muss ja ganz neu hier sein. Gut, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, es hat Sie niemand verfolgt. Ich habe das Abschütteln drauf, Miss Tag. Hören Sie gut zu, Kuhlmann. Es gab im letzten Jahrhundert ein Geheimprogramm, um eine genetische Reserve für die Menschheit zu schaffen. Da sah man die Katastrophe doch schon kommen. Und? Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig kombiniere, aber ich nehme an, damals hat man in aller Heimlichkeit versucht, diesen Marsmond Glumdalclitch zu kolonisieren. Und weiter? Dann ist über die Erde die Katastrophe hereingebrochen und nach den schwarzen Jahrzehnten hat sich niemand mehr an Glumdalclitch erinnert. Und auf Glundal Klitsch lebt eine Kolonie, die seit über einem Jahrhundert von der übrigen Menschheit nichts mehr weiß. Wenn es da wirklich eine Kolonie gibt oder gab. Eine Wahnsinns. Eine Wahnsinnsgeschichte. Dieser Behringer muss davon erfahren haben. Und dann wollte er die Geschichte verkaufen, weil er Geld brauchte, um über das statistische Durchschnittsalter hinaus weiterleben zu können. Ich habe versucht herauszufinden, wer hinter dem Gorgoff und seinem Gorilla steckt. Dreimal dürfen Sie raten. Der Miller-Konzern. Eben. Wenn die von der Sache Wind haben, dann setzen sie alles Geld der Welt daran, um an diese Leute von Glundal Klitsch zu kommen. Die würden Glundal Klitsch in Parzellen aufteilen und als Paradies verkaufen. Und die Leute als lebendes, genetisches Kapital. Und was wollen Sie mit der Geschichte anfangen, Kuhlmann? Ich? Tina. Tina, sagen Sie mal. Ja. Nein, nein. Trinken Sie erst noch etwas. Einen großen Schluck. So. Hm. Sie haben noch ein funktionstüchtiges Marsschiff im Museum. Sie sind wahnsinnig, Kuhlmann. Vielleicht, aber mit Methode. Stellen Sie sich vor, wir finden auf Glundal Klitsch wirklich eine vergessene Kolonie. Geben Sie mir mal noch einen Schluck. Noch einen Schluck. Einen großen. Ich sage dir, die Himmelsschiffe werden kommen und uns alle holen. Wohin denn in Einsteins Namen? Auf andere Sterne, Ada Ada. Mit tiefen Wäldern und blauen Seen. Mit wogenden Getreidefeldern. Blühenden Bäumen. Hör auf mit dem Geschwätz, Moamua. Es gibt keine Himmelsschiffe. Es gibt nur die anderen drüben in den Bergen. Die müssen wir aus ihren Dörfern vertreiben. Dann wird es uns wieder gut gehen. Du versündigst dich, Ada Ada. Die Himmelsschiffe sind uns verheißen. Irgendwann werden sie unsere Zeichen hören. Und dann werden sie aus dem Himmel herunterkommen. Glaub du nur daran. Und inzwischen verrecken wir hier, weil es kein Wasser gibt und weil die Luft immer dünner wird. Und weil die Vögel die letzten Pflanzen fressen. Da drüben geht Silvio. Der setzt dir diese Gedanken in den Kopf. Das ist wenigstens einer, der denkt. Und der nicht nur nachplappert, was er von den Alten gehört hat. Ich habe fürchterlichen Durst. Habt ihr einen Schluck Wasser? Nein, Silvio. Wasser wird erst wieder heute Abend verteilt. Die anderen bewachen jetzt das Reservoir. Na geh schon, Moamua. Steh nicht rum und halt die Leute von der Arbeit ab. Sie werden kommen und uns alle mitnehmen. Und nur die Zweifler und Aufrührer werden zurückgestoßen werden. Der Wahn wird immer schlimmer. Immer mehr schreien nach den Himmelsschiffen. Weil der Stern immer trockener wird. In ein paar Jahren werden wir alle gestorben sein. Und ein paar Jahre später sind auch die anderen am Ende. Wir müssen sie aus ihren Bergen vertreiben und uns an ihrer Stelle setzen. Warum zuerst wir und nicht sie? Hör zu, Ada Ada. Nächsten Monat ist es soweit. Wir werden losschlagen. Wir werden ihre Wasservorräte in die Hand bekommen. Wir werden ein gerechtes Verteilungssystem einführen und wir werden... Die Himmelsschiffe! Ada, Ada! Silvio! Die Himmelsschiffe kommen! Die dreht so langsam durch. Die Hitze und der Hunger und der Durst. Seht ihr denn nicht? Doch, doch. Da! Sie kommen! Das ist ein Stern wie alle anderen. Deine Augen sind nicht mehr gut, Moamua. Ich habe sie herbeigerufen und jetzt holen sie uns! Wohin denn in Einstein? Schau mal dorthin, Silvio. Fängst du jetzt auch an? Siehst du es auch? Ada, Ada! Was ist das Glitzer? Das sind die Himmelsschiffe. Ihr habt sie doch auf den Bildern, in den Büchern gesehen. Silvio, schau nur. Ich verstehe das nicht. Es sieht wirklich aus wie ein Himmelsschiff. Bevor es nicht gelandet ist, glaube ich nicht daran. dir das an, Kuhlmann? Glundal Klitsch. Ja. Ja, ganz beeindruckend. Ganz beeindruckend. Das ist alles, was du sagst? Nach 6 Monaten Flug? 4 davon habe ich geschlafen. Auf der Erde komme ich ja nie dazu. Und die 2 anderen Monate waren doch auch schön, oder? Ja, Tina, das weißt du doch. Tut mir leid, aber wir können nicht landen. Bitte? Was? Die Landeautomatik funktioniert nicht. Wir fliegen eben in einem Museumsstück. Das Schiff ist einwandfrei, Mr. Jorgensen. Ich will Ihnen gerne glauben, Mrs. Duck. Aber dadurch kommen wir auch nicht auf den Mond runter. Möglich, dass die Automatik nur keine geeignete Landestelle findet. Aber da sind doch überall riesige Ebenen zu sehen. Das kann täuschen, Kuhlmann. Es sind vielleicht nur Staubwüsten. Daraus kommen Sie mit diesem Schiff nie wieder hoch. Sie wollen bloß kein Risiko eingehen, Kapitän. Allerdings will ich das nicht. Ich will mich und das Schiff wieder heil auf die Erde zurückbringen. Dann müssen wir eben den Rettungsgleiter nehmen. Und wie kommen Sie mit dem wieder zum Schiff hoch? Er hat genug Energiereserven. Wenn alles gut geht. Aber wir müssen doch landen. Wir fliegen nicht ein paar 100 Millionen Kilometer, um kurz vor dem Ziel aufzugeben. Aktivieren Sie Ihren Robby, Kuhlmann. Um den ist es nicht schade, wenn er im Rettungsgleiter draufgeht. T.R. hat auch eine Identität, Kapitän. Gütiger Einstein, der und Identität. Setzen Sie den Robby in den Rettungsgleiter, der soll hochsenden, was es da unten zu sehen gibt, und dann fliegen wir zurück. Da unten leben vielleicht Menschen, Jürgensen. Darum sind wir hier. Bereiten Sie den Rettungsgleiter vor, ich werde damit runtergehen. Runtergehen? Kommst du mit, Tina? Mrs. Tuck bleibt hier. Über mich selbst bestimme ich, Mr. Jorgensen. Bitte, bitte. Ich kann Sie nicht daran hindern. Aber erwarten Sie dann nicht von mir, dass ich den Rest der Mannschaft riskiere, um Sie da unten aus dem Dreck zu holen. Aber natürlich nicht, Jorgensen. Vielleicht finden wir da unten auch einen vernünftigen Landeplatz für das Schiff. Im letzten Jahrhundert sind hier Dutzende von Schiffen gelandet und wieder gestartet. Das müssen Sie mir erst mal beweisen. Das kann ich leider erst, wenn wir unten sind. Wir werden versuchen, in der südlichen Ebene zu landen. Wenn Sie wieder hochkommen wollen, müssen Sie den Gleiter mit Treibstoff vollpumpen bis oben hin. Aber wenn die Tanks voll sind, dann werden Sie beim Start hier vom Schiff aus absacken wie eine lahme Ente. Lahme Ente. Der Gleiter ist für atmosphärische Bedingungen wie auf der Erde konstruiert. Und die Atmosphäre von Glundal Klitsch scheint verdammt dünn zu sein. Noch mehr Argumente, Jorgensen? Nein. Dann lassen Sie einen Starttermin berechnen. Fuß. 880. 860. Alles ganz pro Gramm gewählt. Unten landen wir auf alle Fälle. Bleibt nur zu hoffen, dass wir doch mit der Luft zurechtkommen. Aber von menschlichen Siedlungen ist nichts zu sehen. Da lebt vielleicht seit einem Jahrhundert niemand mehr. Das fürchte ich die ganze Zeit, Kuhlmann. 600 Fuß. 550. Gleitwinkel ändern, wir werden zu schnell. Verstanden. Wir gleiten genau auf diese Ebene zu. Hallo? Hallo, Mutterschiff? Ja, wir hören. Optischer Kontakt ist verloren. 450 Fuß. 450 Fuß. 450? Gleich ist es soweit. Staubstürme oder Staubwolken oder Sand, die Sicht ist nicht besonders gut. 250. 250? Wir hören. Das wird eine weiche Landung. Ich unterbreche alle Systeme. Okay, Ende. 50 Fuß. 50 Fuß. Welcome on Glundal Klitsch. Ich öffne die Luke. Ja, okay. Los. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Aber ein großer Schritt für eine Frau. Heiß und trocken. Und kein Mensch weit und breit. Die haben ja sicher auch nicht gerade auf uns gewartet. Nach einem halben Jahrhundert. Komm, wir wollen uns mal umschauen. Da ist nicht viel. Meinst du nicht, hier könnten mal Felder gewesen sein? Das sieht doch aus, wie wenn das alles regelmäßige Linien wären. Oh, Einstein, ich bin schon ganz außer Atem. Also dem Luftdruck nach können wir auf 8.000 oder 9.000 Meter Höhe sein. Und sowas haben Sie sich als genetisches Reservoir für die Menschheit ausgesucht. Viel andere Möglichkeiten gab es ja nicht. Hey, schau mal darüber. Da, genau senkrecht unter Mars. Unter Mars sehe ich nichts. Da hat sich was bewegt. Wir finden Sie, Kuhlmann. Wir finden Sie. Ich glaube, jetzt sehe ich es auch. Hey! Hey! Da drüben! Moa, Moa! Das ist eine Frauenstimme. Moa, Moa! Vorsicht! Wir müssen uns an das Reglement für Begegnungen im Raum halten. Ach Quatsch, Reglement. Wir sind ja nicht auf dem Sirius. Ich habe euch herunterkommen sehen. Ich habe es gewusst, dass ihr kommt. Niemand wollte an die Himmelsschiffe glauben. Aber jetzt seid ihr da. Gebt mir zu trinken. Zu trinken? Ja, so heißt es doch. Dass ihr von einem Stern kommt, auf dem es Wasser in Überfluss gibt. Ich habe nur ein paar Dosen. Ein paar Dosen dabei. Hier. Das tut gut. Ja, gewiss. Die anderen lassen uns nicht mehr an die Brunnen. Aber jetzt wird alles gut. Ja, gewiss. Ich bin Moa Moa. Das ist Kuhlmann, Quirinus Kuhlmann. Ich bin Tina Tuck. Wir kommen von der Erde. Ich weiß. Ich habe mein Leben lang auf euch gewartet. Kommt! Die Himmelsschiffe sind gelandet. Die Himmelsschiffe! Es gibt sie, Kuhlmann. Es gibt sie. Ich kann es noch gar nicht fassen. Wenn sie alle so aussehen wie Moa Moa. Ja, entsetzlich. Ein Skelett, das sich noch bewegt. Ich glaube, wir sind in letzter Minute gekommen. Wer seid ihr? Kommt ihr wirklich von der Erde? Von der Erde, ja. Ich heiße Quirinus Kuhlmann. Das ist Tina Tuck. Ich bin Silvio. Wir haben euer Schiff um Glumdalklitsch kreisen sehen. Kommt ins Dorf! Vor mehr als einem Jahrhundert wurde hier auf Glumdalklitsch von der Erde aus eine Kolonie angelegt. Ja, aber wo ist die Erde? Terra. Etwas mehr als 200 Millionen Kilometer von hier. Am Nachthimmel können wir sie sicher sehen. Und als Glumdalklitsch bevölkert wurde, da sind doch Wissenschaftler hier geblieben. Es gab Bibliotheken. Bibliotheken, ja, die gab es. Aber es kann doch niemand mehr lesen. Ach, kann niemand. Wir hatten keine Zeit, es zu lernen. Zur Zeit meiner Großeltern muss es hier Verwüstungen und Zerstörungen gegeben haben. Krankheiten, Seuchen, was weiß ich. Damals sind die meisten gestorben. Und seitdem haben wir eigentlich immer nur auf das Ende gewartet. Oder auf die Himmelsschiffe. Das war die Hoffnung. Auf der Erde ist Glumdalklitsch vergessen worden. Wir hatten auch unsere Katastrophen. Da hat sich niemand mehr um eine so winzige Kolonie im Weltraum gekümmert. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber es ist wahr. Da sind sie. Zwei Menschen von der Erde. Würdet ihr uns helfen? Aber natürlich, wenn das möglich ist. Sie brauchen nur einige technologische Verbesserungen. Die Leute wollen weg von hier. Sie wollen auf die Erde. Sie haben seit 50 oder 100 Jahren auf die Himmelsschiffe gewartet. Wir werden erstmal zum Rettungsgleiter gehen. Wir müssen wieder Kontakt mit dem Schiff aufnehmen. Ja. Das wird eine Sensation auf der Erde. Halt! Na? Ihr bleibt hier. Na. Was soll denn das? Zieh die Schlinge zu, Adam. Was sollen denn die Fesseln? Lassen Sie mich los! Nein, ihr bleibt hier. Das ist Freiheitsberaubung. Freiheitsberaubung. Oh! Wir sind seit unserer Geburt der Freiheit beraubt. Ich meine es ernst. Wir sind stärker. Also, was wollen Sie? Wir wollen auf die Erde. Wir sind hier ungefähr 50 Menschen. Und die in den Bergen sind vielleicht 70 oder 80. Dafür ist das Schiff nicht eingerichtet. Und der Flug dauert 6 Monate. Tina, du kommst mit. Lassen Sie uns doch nach einer Lösung suchen. Du bleibst hier. Ada, pass auf, dass er sich nicht befreit. Mhm. Draußen ist Hilfe, wenn du welche brauchst. Ich werde schon mit ihm fertig. Los! Wohin bringen Sie mich? Keine Angst, wir brauchen dich noch, Tina. Feiner Empfang hier. Die Fesseln schnüren ganz schön. Ganz schön ins Fleisch. Ich habe das nicht gewollt. Ach. Aber wir konnten euch doch nicht einfach wieder wegfliegen lassen, oder? Was hättest du gemacht an unserer Stelle? Weiß nicht. Not kennt kein Gebot. Wir müssen sehen, dass wir irgendeine Lösung finden. Irgendeine? Es gibt nur eine einzige. Wir wollen weg hier. Wir sind am Ende. Hast du ein einziges Kind hier gesehen? Können Sie mir nicht wenigstens die Fesseln ein bisschen lockern? Dirt ist bewacht. Du hast schöne Augen, Kuhlmann. Wie? Ich habe gesagt, du hast schöne Augen. Hat dir das noch niemand gesagt? Ich weiß nicht. Jedenfalls nicht so unvermittelt. Jetzt bist du rot geworden, Kuhlmann. Du bist auch schön, Ada, Ada. Wir auf der Erde haben alle diese bleiche, aufgeschwemmte Haut, weil wir unter Kuppeln leben, in künstlicher Atmosphäre. Erzähl mir von der Erde. In der Bibliothek gibt es Bücher mit Bildern, aber wir haben die meisten Bilder nicht verstanden. Wir haben immer wieder versucht, sie zu erklären und zu begreifen. Die Erde ist kein Paradies, Ada, Ada. Das war sie vielleicht mal früher, ganz früher, ja, aber jetzt... Nein. Das kann ich nicht glauben. Doch. Weißt du, wie ich erfahren habe, dass es diesen kleinen Mond Glumdalclitch gibt und dass darauf vielleicht noch Menschen leben, da habe ich gedacht, es müssen glückliche Menschen sein. Und da habe ich gedacht, sieh, dass du da hinkommst und versuche dort zu bleiben, weit weg von der Erde. Von dem ganzen Dreck und der Gemeinheit und der Dummheit. Wir haben doch die Erde kaputt gemacht und uns selber dazu. Psst. Sei still, Kuhlmann. Lass mir meine Träume noch ein bisschen. Wir werden zusammen auf die Erde fliegen. Wir werden grünes, fruchtbares Land suchen. Wir werden Kinder haben, 3 oder 4. Geliefert vom Miller-Konzern. Was? Ach, nichts. Träum nur weiter. Träum in meinen Armen. Auch wenn es ein bisschen unbequem ist mit all diesen Stricken. Das macht nichts. Ich habe sie als Erste gesehen. Und dann habe ich meinen Blick nicht mehr vom Himmel gewendet. Und ich habe gesehen, wie das kleine Schiff heruntergekommen ist. Das ist der Rettungsgleiter. Wie viele Menschen kann er befördern? 2 oder 3. Dann muss er hin und her fliegen, bis alle oben sind. Dafür gibt es keinen Treibstoff. Dann wird das Schiff landen. Unsere Landeautomatik hat vergeblich nach einem Landeplatz gesucht. Aber ich kenne den Platz, wo damals die Himmelsschiffe heruntergekommen sind. Stell eine Verbindung mit dem Schiff her. Ich will mit dem Kapitän reden. Das ist die Funkanlage. Ich kann sie nicht bedienen. Tu du das. Hier, Rettungsgleiter. Schiff, bitte kommen. Hier, Schiff. Service Roboter TR. Gib mir den Kapitän. Schnell. Sehr gern. Wie geht es, Mr. Kuhlmann? Ich habe leider nichts von ihm gehört. Ja? Ja, ganz so. Was geht's? Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir sind auf die Bevölkerung gestoßen. Nehmen Sie sofort Kontakt mit der Erde auf. Das ist eine wissenschaftliche... Hört zu da oben. Mrs. Tuck. Du wirst mit deinem Schiff auf Glumdalclitch landen. Wir werden an Bord gehen und du wirst uns auf die Erde fliegen. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich kann mit dem Schiff nicht runtergehen. Das Risiko ist zu groß. Dann musst du das Risiko auf dich nehmen. Hey, Mrs. Tuck. Hören Sie? Mrs. Tuck? Ja, Jorgensen. Erklären Sie diesen... Da ist nichts zu erklären. Du wirst auf Glumdalclitch landen. Ich zeige euch die große Ebene, wo die alten Schiffe in den Himmel verschwunden sind. Tina, sag du denen da oben, was sie tun müssen. Hören Sie, Jorgensen, es gibt hier die alte Landestelle. Die hätte die Automatik längst gefunden. Wir haben 2 von euch in unserer Gewalt. Ich gebe euch ein Ultimatum bis morgen Abend. Aber das können Sie nicht tun. Hast du gehört da oben? Ja, ich habe gehört. Aber sie werden sich nicht ungestraft an unseren Leuten vergreifen. Geben Sie die Leute frei und wir werden für sie von der Erde Hilfe anfordern. Bis morgen Abend muss das Schiff gelandet sein. Hast du verstanden? So eine Art Gefangenschaft würde ich noch lange noch lange aushalten. Ich kann auch anders sein, Kuhlmann. Was hast du mit Tina? Nichts Besonderes. Wir sind uns auf dem Flug hierher ein bisschen näher gekommen, das ist alles. Was heißt näher gekommen? Na ja, das Übliche. Und was ist das für eine? Verstehst du, ich bin in diese Weltraumgeschichte so reingerutscht. Für Tina ist das alles viel wichtiger. Sie hat ihren Auftrag vom Ministerium. Welchen Auftrag? Ach, hör doch auf mit der Fragerei, Ada. Weißt du übrigens, dass Glumdalklitsch in Wirklichkeit der Name einer Prinzessin? Welchen Auftrag, Kuhlmann? Bitte, lass doch. Ich zieh die Stricke fester an, Kuhlmann. Welchen Auftrag hat die Frau? Ich weiß es nicht genau. Verstehst du, eure Vorfahren hat man nicht hierher gebracht, um des Vergnügens willen. Was ist des Vergnügens willen? Die wollten damals so eine Art genetische Reserve schaffen. Pfui Teufel. Ja. Und jetzt sollte sie kontrollieren, in welchem Zustand wir hier oben sind. Ach, Ada. Und darum sollen wir hier oben bleiben? Alles in Ordnung hier drin? Ja. Ja. Sie wollen mit dem Schiff nicht landen. Dieser Schuft. Fesseln die da auch. Wir müssen die da auch fesseln. Das werden sie bereuen. Ich weiß jetzt, was ihr mit uns vorhabt. Aber ohne uns werdet ihr Glumdalklitsch nicht verlassen. Ich habe denen im Schiff ein Ultimatum gestellt. Wenn sie bis morgen Abend nicht gelandet sind, dann wird gelost zwischen euch beiden, wer zuerst drankommt. Das ist unsere einzige Waffe. Aber ich hoffe, sie werden vernünftig sein, die da oben. Jorgensen hat Kontakt mit der Erde aufgenommen. Sie werden uns nicht im Stich lassen. Das werden wir sehen. Komm, Ada, lassen wir sie allein. Mhm. Und jetzt? Das weiß ich auch nicht, Tina. Du hast mit dieser Ada was angefangen. In Fesseln? Dir ist auch das zuzutrauen, Kuhlmann. Tina, sollten wir nicht besser schlafen? Ich fürchte, morgen müssen wir hellwach sein. Vielleicht hast du recht. Unsere erste Nacht auf Glumdalklitsch. Ja. Ich habe es gewusst, dass sie kommen werden. Von der großen Ebene sind sie verschwunden und auf der großen Ebene landen sie wieder. Du hast recht, Murmur. Ich habe es gewusst. Ich habe nicht daran geglaubt. Ich habe gedacht, sie opfern die beiden. Die aus den Bergen werden das Himmelsschiff auch sehen. Wir müssen hier warten, dass wir die Ersten bleiben. Das war anscheinend wirklich der alte Land. Unter der Staubschicht ist fester Boden. Ein Himmelsschiff. Landung hat einwandfrei funktioniert. Großer Einstein, wie sieht er aus? Das ist kein Mensch. Ich bin James T. R. Wo ist der Kapitän? Er schläft. Auch die übrige Besatzung schläft. Sie wollte zur Erde zurückfliegen ohne Mr. Kuhlmann. Da habe ich mir eine Schlafpistole besorgt. Eine Schlafpistole? Ich ziehe eine Schlafpistole einer gewöhnlichen Pistole vor. Als Service-Roboter darf ich kein Blut vergießen. Sollen wir dich zu Kuhlmann bringen, James? James T. R., bitte. Ja, ich habe Mr. Kuhlmann lange nicht gesehen. Ich habe etwas Sehnsucht nach ihm. Er ist ein sehr angenehmer Arbeitgeber. Dann komm. Ja, Mr. Kuhlmann, ich hatte schon mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Schlafpistole Ihnen und mir gewisse Vorteile bringen würde. Aber Sie haben jedes Mal abgelehnt. Ich mag Gewalt nicht, James. T.R. Aber als mir klar wurde, dass Kapitän Jorgensen mit den Vorbereitungen für den Rückflug auf die Erde beginnen wollte, habe ich mich über Ihre Anweisungen hinweggesetzt, Mr. Kuhlmann. Ich bitte um Verzeihung. Und dann? Diese Raumschiffe beruhen auf verhältnismäßig einfachen Prinzipien. Ich hätte das Start- und Landesystem schnell begriffen. Kein Mensch hätte das gewagt. Das ist der Vorteil, den ich als Roboter besitze. Und dafür fehlt es mir an anderem. Jetzt können wir nur hoffen, dass beim Schiff alles klar geht. Silvio, ich glaube, Sie sollten uns jetzt diese verdammten Fesseln abnehmen, dass wir dorthin gehen können. Du gehst als Letzter an Bord, Kuhlmann. Ich traue euch nicht. Tina wird mit mir mitkommen. Du bleibst hier und Ada wird dich weiter bewachen. Fesselt auch diesen James. T.R. Ihr könnt seine Systeme abschalten. Das ist einfacher. Zeig Ihnen das, Tina. Bei allem, Silvio, was ich für Sie getan habe, dürfte ich ein... Wir holen euch, wenn alles soweit ist. Siehst du, Ada, alles wird gut. Komm, Setz dich zu mir. Du hast so eine schöne, warme Haut. Lass das. Er schaut uns zu. Nein, er sieht nichts. Er ist doch abgeschaltet. Aber seine Augen? Das sind Glaslinsen, nichts weiter. Deck ihm halt ein Tuch über den Kopf. Cool, Mann. Immer cool. Das verstehe ich nicht. Ist auch nicht nötig. Und außerdem stimmt's nicht. Hier. Was ist los? Da hat jemand gerufen. Wir haben geschlafen. Sie fliegen weg. Ohne mich. Was sagst du da? Moa. Wir waren alle beim Himmelsschiff und haben die Vorräte hineingetragen. Da sind die anderen aus den Bergen gekommen und haben das Schiff gestürmt. Dann wurden plötzlich die Tore geschlossen und das Schiff begann zu heulen und zu leuchten und das Geheul wurde immer lauter und plötzlich stieg es in den Himmel. Wir sind gelaufen, um dem Feuerstrahl zu entkommen und dann ist das Schiff verschwunden, so wie die anderen Himmelsschiffe. Und Silvio und Tina? Die waren im Schiff. Sie fliegen jetzt zur Erde zurück. Und mich haben sie hier gelassen. Dann kannst du mir jetzt wohl die Fesseln abnehmen, Ada. Jetzt sind wir verloren. Wenn nicht ein Wunder geschieht, dann sieht's fast so aus. Und der Rettungsgleiter? Oh, mit dem können wir gerade einen Sprung machen, einmal rund um Glumdalklitsch herum. Weiter nicht. Jetzt muss ich wieder warten. Mein Leben lang habe ich gewartet. Gib die Hoffnung nicht auf, Moa. James! Bring mir was zu trinken. James T.R. Bitte, Redu oder Valat? Wasser. Tut mir leid, Mr. Kuhlmann, das Reservoir ist leer. Sie werden kommen. Ich weiß, dass sie kommen werden. Die Himmelsschiffe werden uns holen. Ach. Wie lang ist es her, dass das Raumschiff gestartet ist? Sechs Monate, gnädige Frau, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Wenn Jörgensen damals um Hilfe gefunkt hätte, dann wären sie längst hier. Mehr als ein halbes Jahr braucht kein Raumschiff, um hierher zu fliegen. James, bring mir was zu trinken. Tut mir leid, Mr. Kuhlmann, das ist so weit hier. Oh, Ada. Wenn ich geahnt hätte, dass mein Leben einmal auf einem verlassenen Marsmond zu Ende geht. Schön, dass ich dich noch kennengelernt habe, Kuma. Vielleicht bin ich auf das Rätsel von Glumdalklitsch nur gestoßen, damit ich dich kennenlerne. Sie kommen. Sie landen. Seht doch, sie landen. Ja, ich sehe sie auch. Das sind Halluzinationen. Halluzinationen. Das sind Halluzinationen. Kokov. Da kommt Kokov. Gib mir etwas zu trinken, James. Das Reservoir ist leer, Mr. Kuhlmann. Kokov, dann geben Sie mir etwas zu trinken. Wir sind am Verdursten. Auch mein Batteriespiegel ist weit unter das Minimum gesunken. Ich verdurste. Sie holen uns. Sie retten uns. Ich habe es immer gewusst. Ja, Gorgo. Sie kommen in letzter Minute. Glumdahl Klitsch ist tot. Mich haben Sie ja wohl nicht erwartet, Kullmann, ha? Gorgoff als rettender Engel. Kann ich verstehen, Kullmann, dass Sie mich für eine Fata Morgana gehalten haben. Gorgoff als rettender Engel. Ja, ja, ich muss Ihnen dankbar sein. Das müssen Sie wohl. Ein paar Tage später und das Kapitel Glumdahl Klitsch wäre ohne Sie zu Ende gegangen. Und ohne Moa Moa. Und Ada Ada. Richtig. Und das Raumschiff mit Kapitän Jörgensen? Ist nicht wieder aufgetaucht, Kullmann. Bedeutet das? Das können wir abschreiben. Und die Besatzung auch. Und an die 100 Menschen von Glumdahl Klitsch, die damit fliehen wollten. Schade für Sie, schade für die Menschen. Sie sind zynisch, Gorgo. Immerhin haben wir Sie gerettet. Wir haben ein bisschen länger gebraucht als Sie, um hinter das Geheimnis von Glumdahl Klitsch zu kommen. Und dann mussten wir auch noch warten, bis der alte Beringer wieder klar wurde. Ach, wieder klar wurde. Und jetzt? Wir haben uns Glumdahl Klitsch angeschaut, der Miller-Konzern meine ich. Vielleicht lohnt sich ja die Ausbeutung. Die Sache mit der genetischen Reserve ist ja wohl schiefgelaufen. Und Moa Moa und Ada Ada? Die werden ihren Lebensabend wohl in Millers Weltraummuseum verbringen. Als die Letzten von Glumdahl Klitsch. Irgendwie müssen wir das Geld ja wieder...